Die südkoreanische Internetzeitung MinPlus vom 20. März veröffentlichte einen Leitartikel. Darin wurde behauptet, dass die südkoreanische Regierung die Politik für Diplomatie und Sicherheit abschaffen solle, mit der sie um die Feindschaft gegen den Norden bettelt.